Bevor ich dieses Interview gebe, muss ich alle Titanen erledigen. Komm mir nicht in die Quere, ja? Außerdem werde ich mich nie wieder von Mikasa retten lassen und dem kolossalen Titan mal so richtig in den Arsch treten. Spätestens in Staffel 2. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews. Diesmal mit Ausgabe 34 sogar schon. Ich musste gerade sowieso nochmal nachzählen, wie viele Ausgaben es schon waren. Und natürlich, wie immer bei diesem Format, mit einem ganz, ganz tollen Gast. Das ist diesmal Max Felder. Hallo. Hallo, guten Abend. Ihr kennt ihn ganz bestimmt, vor allem ihr als Eren Jäger aus Attack on Titan. Aber er hat auch vielen anderen Schauspielern bzw. auch Figuren seine Stimme geliehen, wie zum Beispiel auch in Sailor Moon Crystal als Saphir oder als Ron Weasley aus Harry Potter bzw. Rupert Grint oder auch Taylor Lautner und noch ganz, ganz vielen mehr, über die er uns jetzt bestimmt so einiges berichten kann. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Welche das ist, kannst du dir sicherlich denken. Wie bist du überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Ich bin zum Synchronsprechen gekommen durch den Film. Ich habe mit 9 Jahren das erste Mal einen Film gedreht. Das war damals Pünktchen und Anton. Und danach wurde ich gefragt von Disney, ob ich Lust hätte, synchron zu sprechen. Das habe ich mit Ja beantwortet und wusste zwar nicht so genau, was das ist und was man da macht, aber hatte da irgendwie Lust drauf, war neugierig und habe dann auch tatsächlich den kleinen Tarzan in Disneys Tarzan gesprochen damals. Wunderschöner Kinofilm mit toller Musik von Phil Collins. Und ja, das war irgendwie so mein Startschuss und dann ging es von einem Projekt quasi zum nächsten. Und ziemlich schnell kam dann Harry Potter und dann war irgendwie für mich klar, dass ich das weitermache. Und ich glaube, so mit 16, 17, so die Zeit, wo man anfängt, sich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich im Leben mal machen? Möchte ich das machen, was ich sowieso schon mache? Oder wo sind meine Stärken, meine Interessen? Irgendwann habe ich mich dazu entschieden, das hauptberuflich zu machen und bin beim Synchron, beim Schauspiel geblieben und mache das heute noch. Also war tatsächlich so eine große, ich sag mal, prestigeträchtige Rolle wie der kleine Tarzan deine erste? Das war meine allererste Rolle, ja. Da war ich völlig unerfahren. Wenn ich's heute anschaue, dann denke ich gerne zurück an so Momente, wo ich, wie gesagt, nicht genau wusste, was man alles beim Synchron macht. Also sprich vertont oder nicht vertont. Sowas wie Geräusche oder das wird ja nicht gemacht. Das ist ja das wird ja vom Original genommen. Und ich habe damals auch im Studio einfach Geräusche mitgemacht, was natürlich völliger Quatsch war. Der springt so einen Wasserfall runter und kommt unten auf dem Wasser auf und ich habe diesen Platscher mitgemacht, was natürlich großes Gelächter irgendwie im Studio mir eingeheimst hat, aber völlig unnötig war. Stell ich mir aber niedlich vor. Ja, wahrscheinlich war es das. Also warst du dann wirklich so vom Kind, als Kind bist du dann reingerutscht? Genau. Das ist ja schon eine erstaunliche Leistung, sofort so Tarzan zu sein. Wahnsinn. Ja, das war ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ein bisschen Glück gehabt, lag wahrscheinlich an dem großen Erfolg, den Pünktchen und Anton damals hatte. Da fing das wahrscheinlich auch gerade an, dass man eben gerne, was ja heute die Regel ist, gerade bei Disney, dass sie natürlich Leute aus dem öffentlichen Leben gerne besetzen für Rollen in Animationsfilmen oder Zeichentrickfilmen. Das war damals, glaube ich, noch nicht so gang und gäbe und dann hat es vielleicht damit angefangen. Das weiß ich nicht genau, aber das war so das erste große Ding. Fiel das dir denn leicht oder hast du dich schwer getan damit? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, also leicht war es auf jeden Fall nicht, denn Synchron ist bei Weitem alles andere als leicht. Aber ich habe es vielleicht damals, wie soll ich sagen, spielerischer genommen. Spielerischer, man denkt ja nicht so viel nach als Kind. Man macht sich ja keinen großen Kopf irgendwie. Was mache ich hier und könnte das in die Hose gehen und was ist, wenn es nicht so gut wird? Diese Gedanken sind ja alle nicht im Kopf. Das ist genauso wie Kinder trauen sich vom Fünfer runterzuspringen ins Wasser und je älter man wird, umso mehr Gedanken macht man sich, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und was fällt dir mittlerweile leicht und wo tust du dich schwer? So richtig schwer? Das ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube, es gibt nichts, wo ich sage, das fällt mir richtig schwer, sondern es sind einfach gewisse Herausforderungen, wie ein Schauspieler seine Rolle angelegt hat, die du dann synchronisierst. Wie gut ist der? Wie gut kann man das nachmachen? Wie gut kann man sich in die Rolle einfühlen? Was sind das für Rollen? Also, ist das ein Horrorfilm, wo du irgendwie nachempfinden musst, wie der Typ gerade, den du sprichst, stirbt? Oder, Oder ist das vielleicht sogar eine Art Dokumentation, wo du einen Behinderten, geistig Behinderten sprichst oder sowas? Oder Dialekte, Akzente, wenn du zum Beispiel andere Sprachen sprechen musst, dann ist das nicht so leicht. Ich hatte eine Serie vor gar nicht so langer Zeit, Rush Hour, da habe ich zum Beispiel den Asiaten gesprochen und der spricht immer wieder Kantonesisch. Und das mussten wir natürlich auch machen. Und dann hatte ich einen Sprachcoach und musste da eben teilweise Kantonesisch sprechen und lernen. Und das ist eine Sprache, die ist ja so fernab von allem, was uns irgendwie geläufig ist. Also Satzbögen, Melodien ergeben verschiedene Worte, auch wenn das Wort immer das gleiche ist. Wenn du mit der Betonung am Ende des Wortes hochgehst, hat es eine andere Bedeutung, als wenn du mit der Stimme runtergehst. Lauter so Sachen, also Singsang und das ist dann natürlich schwierig. Das war dann bestimmt eine große Herausforderung für dich. Ja, das war schon immer wieder ein Erlebnis. Aber interessant, dass es da auch direkt übersetzt haben. Also das ist ja auch nicht immer so der Fall. Ja, kommt drauf an natürlich. Du meinst mit übersetzt, dass man es da gelassen hat quasi. Dieses Kantonesisch. Ja, also ich meine, man hätte es ja auch sagen können, wir übersetzen das gleich auf Deutsch. Es gab es ja auch zum Beispiel bei der Serie Heroes. Da hat nämlich der Charakter von Masioka eigentlich im Original Japanisch gesprochen und das wurde untertitelt. Und im Deutschen haben sie es einfach synchronisiert, was dann, wenn der Charakter selbst auf Sprachprobleme trifft, ganz merkwürdig gelöst werden musste. Ja, das gibt's immer wieder. Das gab's auch bei Inglourious Basterds. Genau, ganz großes Beispiel. Da wurde es natürlich relativ gut gelöst, aber das sind natürlich die Schwierigkeiten so im Synchronalltag. Hier in dem Fall war es wichtig, dass es Kantonesisch bleibt. Denn gerade diese Kluft zwischen den Sprachen, das wird natürlich auch immer wieder gespielt mit der Sprache der Asiate, der nach USA kommt, noch nicht so gut die Sprache spricht, Sprachbarrieren sind zu überwinden, Wortwitze. Also das war wichtig, dass das bleibt, gerade weil er mit seiner Schwester, die eben Kantonesisch spricht, mit der musste er natürlich seine Muttersprache sprechen. Da war es einfach wichtig und unumgänglich. Gibt es denn so eine Rolle, wo du sagst, oh, da hätte ich mal Lust drauf, das würde ich gerne mal machen? Oder gibt's auch so Rollen, wo du sagst, nee, das mache ich gar nicht, das will ich nicht? Also ich glaube, es gibt von vornherein keine Rolle, wo ich sagen würde, das mache ich nicht. Okay. Denn alles ist, es sei denn, gut, ich würde jetzt wahrscheinlich in keinem Porno mitmachen. Aber da haben selbst die Größten schon angefangen, also die Synchronsprecher zumindest. Ja, früher, das sind alte Zeiten. Das ist heutzutage, muss man das nicht mehr machen. Nee, also ich freue mich immer über jede Herausforderung und über alles, was ich eben noch nicht gemacht habe, wo ich mich selber überraschen kann und mich selber dran ausprobieren kann und mich selber auch irgendwie herausfordern kann. Das war das Gleiche mit Attack on Titan zum Beispiel. Es gibt wenig Sprecher, die ins Studio gehen und sich freuen, wenn ihre Rolle dauerhaft schreit oder laut ist. Deswegen gibt's viele Kollegen, die zum Beispiel nicht gerne ins Studio gehen, weil das da eben oft der Fall ist. Das war hier zum Beispiel in dem Fall so, dass ich gesagt habe, ich habe da richtig Bock drauf. Also ich will mich da selber testen und ich will selber schauen, wie ich mit klarkomme und wie ich das meistere. Und deswegen habe ich mich auch so um diese Rolle bemüht. Dann bleiben wir doch gleich mal bei Eren Jäger in Attack on Titan. Ist ja eine Rolle, die, ja, würde ich sagen, doch recht großes Aufsehen auch erregt hat, weil Anime ja auch immer sehr intensiv, oder beziehungsweise die Fans immer sehr intensiv sind, was die Synchro angeht. Und gerade bei so einem sehr gehypten Titel wie Attack on Titan sind die Anforderungen natürlich hoch. Mhm. Was kannst du uns denn dann über diese Rolle berichten und über die Arbeiten daran? Ja, also ich mache Anime schon seit ich klein bin. Ich habe angefangen, meine erste Anime-Rolle hatte ich in Beyblade damals. Mhm. Die älteren Generationen kennen das noch. Na klar. Da war ich ein Cyborg, halb Cyborg, halb Mensch. Siu hieß der. Und dann natürlich seit Jahr und Tag irgendwie in Pokémon irgendwie vertreten mit verschiedensten Rollen und auch ein Pokémon, das ich spreche. Ach. Ja, tatsächlich. Und macht es Spaß? Es ist eine interessante Arbeit, wenn du irgendwie 1,5 Stunden im Studio stehst und den gleichen Namen sagst und mit diesem Namen alles irgendwie ausdrücken musst, was dieses Wesen jetzt gerade empfinden könnte. Das führt natürlich zu spaßigen Momenten. Ja. Naja, ja, und dann, mir war nicht so ganz klar, wie groß tatsächlich die Anime-Community ist und wie viel Wert doch die Leute tatsächlich auf die Projekte legen. Denn wie gesagt, ich war da jetzt nicht so bewandert drin. Ja, mir wurde das dann aber nahegelegt vom Regisseur, von René, der sich da sehr, sehr gut auskennt, selber viel Anime spricht und auch viel Regie führt. Und wir haben das Projekt, wir haben uns da lange drüber unterhalten. Er hat mir Ausschnitte gezeigt, hat mir im Vorfeld die ganzen Sachen zum Anschauen gegeben, dass ich weiß, was da auf mich zukommt. Und dann natürlich haben wir uns da im Studio von Take zu Take gekämpft, gehangelt und das versucht, so gut wie möglich am Original zu bleiben, so aufzunehmen, dass die Fans im Idealfall gut gestimmt sind. Das ist ja auch eher unüblich, dass man als Synchronsprecher vorher wirklich was zu sehen bekommt. Also glaubst du denn, dass es dir in diesem Fall geholfen hat? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also früher war es so, dass du die Projekte nach Hause bekommen hast. Mit der Post haben die Videokassetten, dann irgendwann CDs beziehungsweise DVDs. Da gab es noch sowas wie USB-Sticks nicht. Das war normal, dass man das nach Hause geschickt bekommt. Mit einem Buch, dass du die Texte schon mal lesen konntest und dich so drauf vorbereiten konntest. Das ist in heutiger Zeit natürlich undenkbar. Mhm. In Zeiten von Online-Piraterie, Streaming, diesen ganzen Sachen. Deswegen ist es heutzutage nicht mehr so üblich. Du hast oft die Möglichkeit, einen Film, also gerade wenn es ein großer, wichtiger Kinofilm ist, wo du wissen solltest, auf was du dich einlässt und dass du schon mal ein bisschen selber dich darauf vorbereiten kannst, dass du in den Studios selber den Film angucken kannst, im quasi hauseigenen Kino. Das ist dann aber ganz stark bewacht mit Safe und allen möglichen PIN-Codes und Überwachungskameras, dass da ja nichts passiert. Und wahrscheinlich noch einigen Wasserzeichen drauf, ne? Natürlich, die sind auch immer dabei. Schwarz-Weiß teilweise, Wasserzeichen. Also teilweise steht man ja im Studio mit, ich sag mal, abenteuerlichen Bildern und muss darauf dann synchronisieren. Aber hier natürlich, also bei Attack on Titan war das natürlich unumgänglich, dass man sich das vorher mal alles anschaut, dass man weiß, was ist das für ein Charakter, wie denkt der, wie fühlt der, warum fühlt er so die Geschichte? Das war schon wichtig und das hat mir natürlich geholfen. Kannst du dich denn mit Eren so ein bisschen identifizieren oder seid ihr euch so gar nicht ähnlich vom Typ her? Naja, ich glaube, sein Schicksal ist sehr viel schwerer als meins. Ja, aber dieses Aufbrausende und ich kämpfe und ich mache. Ja, ich glaube, wir sind beide in gewisser Weise Kämpfertypen. Aber ich bin definitiv kein Aufbrausender. Ich bin eigentlich ein sehr entspannter Mensch. Bist du denn jemand, der sagt, du hast ja schon gesagt, einige Synchronsprecher, die schreien nicht gerne. Bist du denn einer, der eher sagt, ich mach das gerne, ich gehe voll raus, mir macht das Spaß, so richtig alles zu geben? Für die Rolle, also wenn's ein Projekt ist, wie zum Beispiel bei Attack on Titan, wo ich gesagt habe, ich habe richtig Lust drauf und lasst uns das machen, dann bin ich da voll dabei. Wenn's jetzt ein Projekt ist, das ich nicht kenne oder wo ich sage, das ist jetzt mei, damit gewinne ich jetzt keinen Preis, dann ist man natürlich froh, wenn man seine Stimme jetzt etwas schonen kann und, ja, und nicht am nächsten Tag irgendwie heiser arbeiten muss oder gar nicht arbeiten kann. Wahrscheinlich so typische Horrorfilm-Schmerzschreie oder sowas. Ja, sowas. B-Movie. Ja. Wie gefällt dir denn so die Serie selber? Also du hast ja gesagt, du hast es gesehen und du bist die Hauptrolle. Mhm. Ja, wie gefällt sie dir? Na, ich finde die Serie klasse. Die ganze Geschichte ist natürlich total spannend und fesselnd. Und ich habe das ganze Ding auch ziemlich in einem Rutsch durchgeguckt. Man kennt es ja, man guckt Serien und dann guckt man hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, wenn man Zeit hat. Hier war es anders. Ich habe das, wie gesagt, ziemlich gefressen und war da schnell durch. Und ist einfach eine Story, die einen packt und auch nicht mehr loslässt. Hast du mittlerweile schon einen Blick auf die deutsche Synchro geworfen, so komplett alle zusammenzuhören? Ja, ich hab natürlich vom Publisher die DVD-Box bekommen und hab da auch mir die ersten Folgen angeschaut. Leider noch nicht alles, das steht noch aus. Das wird aber definitiv noch passieren. In letzter Zeit war nur zu viel Arbeit, was natürlich positiv ist, natürlich. Als das mal in einem Rutsch durchzugucken. Aber das wird noch nachgeholt. Bis jetzt gefällt es mir selber sehr gut, wobei ich sehr selbstkritisch bin. Ja, und den Fans ja auch. Die Synchro hat ja insgesamt wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten und sind ja auch viele, viele tolle Sprecher dabei. Und ich finde, es funktioniert auf Deutsch wirklich noch mal besser als auf Japanisch, weil das ganze Setting ja auch sehr deutsch ist. Ja, das machen, glaube ich, aber die Japaner sowieso gerne, dass sie gerade deutsche Namen nehmen, deutsche Phrasen, irgendwas. Ich glaube, da stehen die drauf. Wie gesagt, ich bin nicht so in der Materie drin, aber ich ist mir immer wieder mal aufgefallen. Und hier haben ja ganz viele deutsche Namen. Also so richtig deutsche Namen. Ja. Ob es besser funktioniert, finde ich schwierig. Ich finde das Original fantastisch. Und ich finde gerade den Originalsprecher, finde ich, Hammer. Ja. Der ist einfach richtig, ist ein Bombensprecher. Also ja. Ich glaube, man muss die Versionen getrennt voneinander sehen und kann sie nicht wirklich miteinander vergleichen, weil das eine ist eben das Deutsche, das andere ist das Japanische. Und manche Sachen kann man nicht transportieren wie im Original, ergeben im Deutschen keinen Sinn, seien es Sprichwörter oder seien es Redewendungen, wie sie teilweise miteinander sprechen, das ist im Deutschen teilweise gar nicht so umzusetzen. Aber ich glaube, dass René, der Regisseur dort, der ja auch die Bücher geschrieben hat, da eine ganz tolle Lösung gefunden hat. Ich glaube, um es mit einem schönen Satz zu beenden, ich glaube, die deutsche Fassung muss sich in keinsterlei Weise verstecken. Du hast noch bei einem weiteren Projekt von René, beziehungsweise auch einem Anime mitgemacht. Das war ein Film, und zwar The Anthem of the Heart. Genau. Dort hast du auch die Hauptrolle gesprochen. Wie hat dir denn dieses Projekt gefallen im Vergleich? Das war natürlich was ganz was anderes. Das war das erste Mal, dass ich mit René zusammengearbeitet habe. Da habe ich ihn kennengelernt. Das war von der Rolle und vom Setting. Der Film ist natürlich was völlig anderes. Ich würde sagen, das Kontrastprogramm sogar dazu. Das war ja meine Rolle zumindest eher ruhig, eher schüchtern. So ein bisschen dieses klassische nicht aus sich rausgehen, so was man oft bei Anime-Figuren sieht, genau. Dass sie so ein bisschen in sich gekehrt sind, der ihre typische Gefühle nicht. Ja, so bisschen hilflos. Das war natürlich, wie gesagt, was völlig anderes. Mhm. Aber hat auch Spaß gemacht. Auch in Sailor Moon Crystal sprichst du bei einem Anime mit, hier als Saphir. Wie sieht's denn hier aus? Wie hat dir das Ganze gefallen? Die Rolle, die Serie, die Regie? Die Aufnahmen? die Aufnahmen waren schön. Es war, ich mag Projekte, wo ich der Böse bin. Und in dem Fall war ich ja doch ein, ja, vielleicht so halb böser. Am Anfang war er ziemlich böse, am Ende, glaube ich, wäre er gut geworden. Aber das mag ich ja gern, wenn es diabolische, böse Charaktere sind, die eigentlich nur Schlechtes im Sinne haben. Das mag ich, weil das so weit weg von mir liegt. Und man sich da natürlich noch mehr reinspielen kann. Und also die Rolle an sich fand ich schon mal klasse. Das hat Spaß gemacht. Blöd, dass ich dann irgendwann gestorben bin. Und die Aufnahmen, das war auch in München passiert und war ein sehr angenehmes, schönes Arbeiten mit Kollegen. Da ist ja auch das Glück, sage ich mal, dass das eine wirklich gute Anime-Vertonung geworden ist. Also eine wirklich insgesamt sehr passende und tolle Besetzung. Auch mit, da haben sie sich auch bemüht, die alte Sailor Moon-Sprecherin zu bekommen. Mhm. Und dann ja, ich hab nur die Passagen gesehen, wo ich jetzt dabei war, weil es die zufällig auf YouTube gibt. Sonst, glaube ich, wäre jetzt Sailor Moon nicht so klar, ganz Zielgruppe nicht. Mein Format, ich weiß, das hat früher meine Schwester geguckt, die ist 5 Jahre älter. Da war ich, keine Ahnung. Wie alt. Auf jeden Fall fand ich es damals, war es damals schon nicht so ganz meins. Nee, ich glaube, das ist so das Pendant zu Dragon Ball. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Das, Dragon Ball war das für die Jungs und Sailor Moon war für die Mädels. Aber Dragon Ball hast du dann da scheinbar auch gerne verfolgt. Auf jeden Fall, Dragon Ball war der erste Anime, den ich gesehen habe und der erste Manga, den ich gelesen habe, wo ich tatsächlich auch manche Bücher gekauft habe. Also ich habe mir tatsächlich mal vorgenommen, diese Bücher zu sammeln. Mhm. Hab's natürlich nicht ganz geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bücher es da gab, aber ich glaube 40 oder was. Von Dragon Ball gibt's 42. 42, genau. Ja, da hatte ich vielleicht die Hälfte. Mhm. Und nee, aber klar. Das waren so die Anfänge. Du hattest ja zu Anfang gesagt, du weißt nicht so richtig, was du für eine Rolle, also worauf du unbedingt mal Bock hättest, aber so ein Dragon Ball-Charakter, so ein Held, das kommt ja eigentlich schon dem Eren recht nah, oder? Ja, wobei Dragon Ball gibt's ja jetzt schon. Also, ja, weiß nicht, aber es gibt ja zumindest Dragon Ball Kai zum Beispiel, die Neufassung, die auch mit neuen Sprechern kommt. Ja, das stimmt. Und auch Dragon Ball Super, die neue Serie, die in Japan anläuft, die nach Dragon Ball Z spielt. Da bin ich schon wieder so komplett raus. Ich habe damals das Dragon Ball und Dragon Ball Z, das kannte ich oder kenne ich. Und Dragon Ball GT wahrscheinlich noch. Bei GT oder GT oder wie man's ausspricht, war ich schon raus. Da gab's, das waren so die Anfänge, wo man irgendwie versucht hat, im Internet die Sachen zu finden, weil es die meines Erachtens in Deutschland noch nicht so gab. Und da bin ich relativ klaglos dran gescheitert. Deswegen bin ich auch mit GT nicht so wirklich vertraut. Nee, ich glaube, wenn, dann wäre ich gerne in der Fassung dabei gewesen, die ich kenne. Also die gute, alte, erste Dragon Ball-Version. Ja, kann ich verstehen. Wobei ich jetzt auch nicht Nein sagen würde, wenn jetzt jemand sagt, hey, hast du Bock auf Dragon Ball? Ja. Du bist außerdem von Beginn an die deutsche Stimme von Rupert Grint, unter anderem eben Ron Weasley aus Harry Potter. Was verbindest du denn mit ihm und auch der Figur? Mit ihm verbinde ich die Hälfte meines Lebens in gewisser Weise. Ja. Ich habe mit 11 Jahren das erste Mal Rupert Grint gesprochen in Harry Potter. Und das letzte Mal habe ich ihn als Ron Weasley gesprochen, da war ich 22. Das heißt, die Hälfte meines Lebens bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mit Harry Potter und Ron, also sprich Rupert Grint, verbracht. Das ist natürlich eine lange Strecke und eine wichtige Strecke, auch sowohl beruflich als auch privat. Ich bin ziemlich mit dem Schauspieler und dem Charakter irgendwie, wie soll ich sagen, zusammengewachsen und verbinde wahnsinnig viele schöne Erinnerungen. Es war eine fantastische Zeit, es war ein tolles Projekt über so viele Jahre hinweg mit fantastischen Kollegen, einem tollen Team. Das ist so mein goldenes Zeitalter, wenn man so sagen möchte. Ja, wenn das zum Beispiel der erste Harry Potter Film im Kino war oder ein Harry Potter Film und du hast den deinen Schulfreunden erzählt, Mensch, ich bin die deutsche Stimme von Ron Weasley, haben die dir das überhaupt geglaubt? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das meinen Freunden überhaupt erzählt habe. Oder hast du dich vielleicht gar nicht getraut, das zu sagen? Naja, ich glaube, mir war das gar nicht so wichtig. Okay. Also ich war jetzt nie jemand, der irgendwie, ich war schon immer sehr stolz auf das, was ich gemacht habe und auch sehr stolz auf die Rollen, die ich hatte und das Vertrauen, das mir da geschenkt wurde. Aber ich war jetzt nie jemand, der dann irgendwie in die Klasse gekommen ist und gesagt hat irgendwie, haha, guck mal hier. Nee, also die Leute wussten das natürlich. Ja. Und so wie es halt ist zu Schulzeiten, ich meine, wie alt war man da? Da gab's die Kumpels, die Leute, die es gut fanden, die es cool fanden und es gab die Leute, die es irgendwie blöd fanden, neidisch waren und dann dementsprechend auch einem gegenüber waren. Also wenn ich so jetzt zurückdenke, dann war eigentlich immer alles gut. Verfolgst du denn auch so seinen Werdegang oder so auch privat, was du sagst, so, ja, ich bin mal gespannt, was er als Neues rausbringt oder wo ich ihn sprechen kann? Also seinen privaten Werdegang verfolge ich weniger. Das Einzige, was ich von ihm weiß, was ich sehr lustig fand, war, dass er sich wohl mal einen Eiswagen gekauft hat. Weil er die Musik, die diese Eiswagen spielen, so toll fand. Dann hat er sich einen Eiswagen gekauft. Fand ich ganz lässig. Sonst verfolge ich natürlich, also über so Portale wie IMDb oder sowas, verfolge ich natürlich, was die Leute, die ich spreche, für Filme drehen, was da so rauskommt als nächstes, dass man da schon mal ein bisschen vorfühlen kann, mit den Firmen schon mal das abstimmen kann, auch selber schon mal gucken kann. Also mich interessiert es natürlich auch wahnsinnig, was macht Taylor Lautner, was macht Corbin Blue, was macht Rupert Grint, was spielen die so, was kommt als nächstes von Brandon Thwaites und so weiter. Ja. Das sind natürlich Sachen, die schlägt man nach. Du hast gerade Taylor Lautner schon erwähnt, den sprichst du auch unter anderem in der Twilight-Serie. Du hast doch schon eine Lesung gemacht. Wie sieht's denn bei ihm aus? Und dieser ganzen Twilight-Geschichte, hat das so eine gewisse Aufmerksamkeit einfach erzeugt? Natürlich, also ich glaube, das erste große Franchise, was es gab, war damals, und mit Massenhysterie, kann man ja schon sagen, war damals High School Musical. Da habe ich Chad Danforth gesprochen. Da ging das los. Und das nächste war dann natürlich Twilight, dass diese ganze Hysterie, glaube ich, noch mal getoppt hat. Also okay. das hat ja, die Pressen waren ja voll und das hat ja Wellen geschlagen, noch und nöcher. Ich hatte dann ich glaube, es war im Rahmen des zweiten Films, hatte ich eine Lesung in 10 Städten in Deutschland, bin ich getourt und habe aus dem zweiten Teil vorgelesen, in den Kinos immer in den Städten, was sehr schön war. Es war immer so, was waren das, glaube ich, 1,5 Stunden Lesung. Leute konnten dann noch Fragen stellen und es war immer ein sehr schöner Kreis mit vielen interessanten Menschen. Hast du denn da auch, ich meine, die Schauspieler, die Originalen, die sind wahrscheinlich von Fanzuschriften überrannt worden. Hast du davon denn überhaupt was mitbekommen? So? Oder war die Aufmerksamkeit zur Synchro gar nicht so groß? Wer steckt dahinter? Die Aufmerksamkeit für die Synchro geht natürlich kommt immer etwas kürzer als die Aufmerksamkeit für die Schauspieler. Was aber manchmal gar nicht schlecht ist. Es gibt Kollegen, die sagen, sie wollen gar nicht, dass man weiß, dass sie diesen Charakter sprechen, diesen Schauspieler ihre Stimme leihen, weil sie sagen, sobald man das macht, fängt man an, über die Synchro nachzudenken und man gerät sozusagen aus dem Film raus. Die beste Synchro ist natürlich, wenn du nicht merkst, dass es synchronisiert ist und gar nicht drüber nachdenkst. Im Film. Wenn danach mal nachgefragt wird, wer waren denn die Sprecher, haben sie ganz toll gemacht. Das ist natürlich der Idealfall, wenn nachgeschaut wird, wer der Sprecher war, weil es gut war, nicht weil es schlecht war. Ja. Dann freut man sich natürlich, klar. Das ist natürlich eine große Ehre. Keine Frage. In der Serie The 100 leistest du Richard Harmon als John Murphy deine Stimme. Mhm. Wie gefällt dir denn hier Serie und Rolle? Rolle ist hier ja natürlich wieder für mich fantastisch, denn John Murphy ist ja von Anfang an ein ziemlicher Einzelgänger und eigentlich gerade am Anfang ein ziemlicher Arsch, den keiner mag, der selber keinen mag. Und erst im Laufe der Geschichte wird ja klar, warum tickt er so, und sein quasi schweres Los, sein Schicksal, seine Geschichte, warum ist er überhaupt so? Ich finde die Serie wahnsinnig gut gemacht und es macht wahnsinnig viel Spaß, diesen Typen zu sprechen. Erstens spielt der Typ das klasse. Das kann man natürlich dann fällt es einem auch sehr leicht, das abzunehmen. Mhm. Und man möchte den Charakter, die Rolle, ja, die schauspielerische Leistung keineswegs irgendwie schlechter machen oder weniger gut, indem man jetzt selber quasi schlechter spricht oder die Rolle schlechter anlegt. Insofern fordert man sich natürlich selber heraus und gibt selber immer sein Bestes. Das, also, mir macht die Serie, ich freue mich jedes Mal, wenn die Aufnahmeleiter anrufen und sagen, es geht weiter. Wenn du solche Serien synchronisierst oder auch solche Charaktere, wo du sagst, Mensch, er spielt das so gut, und hast du dann nicht manchmal das Gefühl, dass du nur die Stimme bist, und hättest du vielleicht sogar, ich meine, du bist ja auch Schauspieler, Lust, dann solche Rollen selber zu spielen? Na klar. Anstatt sie nur zu sprechen? Natürlich hat man Lust, selber zu spielen. Dass es so ist, ich habe nie das Gefühl, dass ich mir denke, jetzt bin ich nur die Stimme, denn so kann, glaube ich, also dieses Denken, man ist nur die Stimme, glaube ich, kann nur jemand denken, der selber nicht im Synchron tätig ist, weil die Arbeit eines Synchronsprechers ist so herausfordernd teilweise, dass dieses nur gar nicht aufkommt. Aber natürlich, ja, denkt man sich oft, ich würd auch gern so eine Rolle spielen, oder Mensch, klasse. Man vergleicht jetzt mal den deutschen Film mit dem amerikanischen. Die haben natürlich ganz andere Mittel, und ihre Schauspieler, sag ich mal, darzustellen und in Szene zu setzen. Klar. In The Man in the High Castle sprichst du Luke Kleintank als Joe Blake. Wie waren die Arbeiten an diesem Projekt denn? Das war ja so eine Amazon Prime-Serie, die jetzt auch, genau, in die zweite Staffel gegangen ist. Mhm. War ein sehr interessantes, oder ist ein sehr interessantes Projekt. Der ganze Inhalt, ein geschichtlich basierendes Projekt, oder sagen wir mal so, nicht ganz geschichtlich basierend. Es ist ja quasi eine Parallelwelt, in der das Ganze spielt, oder eine fiktive reale Welt. Ist natürlich anderes Projekt, ist eine andere Zeit. Man spricht ein bisschen anders. Wir haben dort natürlich darauf geachtet, dass man sehr sauber spricht, dass man Endungen nicht verschleift oder verschluckt, wie man es heutzutage in der Umgangssprache macht. Dass man zum Beispiel sagt, das ist, sondern dass man sagt, das ist. Da musste man drauf achten, und ja, klar, dann ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, wenn du im Studio stehst und halt Sachen sagen musst wie, oder Nazi-Parolen oder Hitler-Parolen rufen. Das ist natürlich nochmal, ja, eine andere Geschichte als das Daily-Synchron-Business. Ja, okay. Nee, aber auch hier ein wirklich schönes Projekt, wo ich sehr gerne dabei bin und auch froh bin, Teil zu sein. Und auch immer gerne ins Studio gehe. Und hoffe, dass es auch noch eine dritte Staffel gibt. Mal sehen. Ja, es ist auf jeden Fall immer interessant, wenn solche Konzerne wie Amazon oder Netflix eben solche Sachen in Auftrag geben und da teilweise echt solche starken Serien und Filme bei rumkommen. Also es ist schon interessant. Ja. Und gibt vielleicht auch weniger bekannten Künstlern, Nachwuchsregisseuren eine Chance. Also ich finde das ganze Ding sehr spannend. Ja, kann ich so unterschreiben. Was ist denn der größte Unterschied für dich zwischen realen Filmen, Serien und eben sowas wie Anime? Und was sprichst du am liebsten? Oder hängt das wirklich komplett vom Projekt ab? Das hängt total vom Projekt ab. Der Unterschied ist, wie gesagt, dass im Anime oft aufgrund der Original, der japanischen Darbietungen, das Original einfach schon ein bisschen, wie soll ich sagen, überzogen ist der falsche Ausdruck, aber einfach impulsiver, energiegeladener ist. Es wird mehr geschrien, die Emotionen sind größer, es ist alles etwas kräftiger, sage ich mal. Das heißt, man muss auch mehr reinlegen quasi, man beansprucht die Stimme etwas mehr. Aber ich kann nicht sagen, was ich da lieber mache, denn sowohl im Realfilm oder Realserie als auch im Anime gibt's so tolle Geschichten und so wunderschön erzählt. Wie gesagt, auch wenn es ein bisschen brutal ist, aber Attack on Titan ist einfach eine klasse Geschichte. Und ich kann nicht sagen, was ich lieber mache. Ich finde immer, die Mischung macht's. Ist genauso wie wenn man mich fragt, was machst du lieber, Schauspiel oder Synchron? Beides. Ich liebe beides. Ich kann nicht ohne das eine oder das andere. Und es ist immer die Mischung. Es soll immer bunt bleiben. Es soll immer abwechslungsreich bleiben. Und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf. Du kommst ins Studio und hast eigentlich immer was anderes. Du hast immer eine andere Rolle. Du hast immer andere Gefühle, die du anders umsetzt. Immer ein anderer Film. Es wird nie langweilig. Hast du denn auch schon mal negative Erlebnisse mit diesem Beruf gehabt? Negativ? Nee, eigentlich nicht. Nö. Eigentlich kann ich mich bis jetzt nicht beklagen. Hätte ja sein können, eine ärgerliche Umbesetzung oder wo du gemerkt hast. Nö. Wenn man umbesetzt wird, also so ging es mir zumindest, das ist mir zum Glück noch nicht so oft passiert. Ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen. Dann waren das Gründe, ich wurde einmal umbesetzt, zum Beispiel bei einer Serie, da war einfach, das waren so zwei. Das war, was war denn das? Zeichentrick, glaube ich. Das waren zwei Figuren. Und die eine Figur war schon aufgenommen. Und ich klang einfach zu ähnlich wie die andere Figur. Und die unterhalten sich miteinander. Okay. Und dann war es einfach ein bisschen schwierig zu sagen, wer spricht denn jetzt? Und ihr klingt zu ähnlich. Da der andere schon aufgenommen war, hieß es dann, du, sorry. Das ist, ihr seid zu nah beieinander. Da ist man auch nicht böse. Passiert halt mal. Nö. Also, es gibt nur eine Sache, über die ich mich ein bisschen ärgere. Das ist eben von High School Musical der Corbin Blue, der den Chad Danforth gespielt hat. Der macht jetzt leider hauptsächlich Theater. Der spielt hauptsächlich am Broadway. Okay. Und das finde ich ein bisschen schade. Der hätte ruhig noch ein bisschen was machen dürfen. Vielleicht kommt ja auch noch mal so ein Film-Comeback oder so. Na, eine Fanbase hat er ja noch, denke ich mal. Ich hatte ihn tatsächlich letztens gesprochen in einem Film, wie hieß denn? In einer Serie, glaube ich. The Fosters hieß es, soweit ich weiß. Wo er auch einen Theaterschauspieler gespielt hat. Da ging es um das Stück Romeo und Julia. Das war sehr schön. Dann hat man natürlich die ganzen Shakespeare-Texte im Studio vortragen dürfen. Das hat Spaß gemacht. Na, wer weiß. Mal sehen. Vielleicht kommt er wieder. Ich hoff's. Ich drück die Daumen. Wie gehst du denn persönlich mit Kritik um? Also, wenn jetzt einer schreibt oder sagt, die Synchro war ein Totalausfall oder der Max Felder konnte die Emotionen des Charakters absolut nicht wiedergeben oder was weiß ich. Auch wenn Hate entstanden ist zu irgendeinem Projekt, nimmst du das sehr persönlich oder? Nee, ich nehme das nicht sehr persönlich. Ich find's interessant zu wissen. Tatsächlich, dass ich mal geguckt habe, wie die Reaktionen sind, war das erste Mal jetzt zu Attack on Titan. Davor, bei Realfilm kommt es, glaube ich, auch gar nicht so auf, dass sich Leute aufregen, es sei denn. Tatsächlich nicht, nee. Nee, also ich glaube, da ist die Anime-Branche beziehungsweise der Fankreis des Animes, des Mangas, ist einfach einer, der besonders viel Wert auf Synchros legt und besonders drauf achtet. Klar, weil man das Original hat, das Japanische, was jetzt nicht jeder versteht. Englisch sprechen natürlich viele Leute und können auch das Original angucken. Bei Japanisch ist es oft schwierig, aufs Original auszuweichen. Und nicht jeder will Untertitel lesen. Mhm. Und wenn dann natürlich die Synchro irgendwie ein bisschen belanglos oder nicht so gut geworden ist, ist sehr schade. Dann regen sich die Leute auf, was okay ist. Oder eben, wenn die Leute so eingefleischt sind und so genau wissen, wie Namen ausgesprochen werden, um was es da geht, wie, wo, was zu sein hat. Und im Deutschen das leider etwas missachtet wird und nicht so umgesetzt wird, dann finde ich es auch okay, wenn Leute da auch mal negative Kritik schreiben. Mhm. Es sollte nur eben nicht dieses Haten entstehen. Das finde ich immer ein bisschen schade, denn die Leute wissen nicht, was die Sprecher im Studio geben und sich selbst auch abverlangen und abringen. Da ist es dann schade, wenn dann Leute aggressiv oder beleidigend werden. Nee, ich finde, konstruktive Kritik finde ich immer super und finde ich wichtig. Man möchte sich ja auch stets selber verbessern. Und da ist es natürlich klasse, wenn man auch mal nachlesen kann, wie ist es bei den Leuten angekommen? Was sagen sie? Wie hat es ihnen gefallen? Mhm. Insofern, das nehme ich mir in gewisser, ich nehme es mir dann natürlich zu Herzen und versuch's umzusetzen das nächste Mal oder versuch immer besser zu werden oder besser zu sein, als ich beim vorherigen Projekt war. Aber wenn jetzt da einer irgendwie schreiben sollte, der Max ist ein Arsch, der hat das scheiße gemacht und der passt überhaupt nicht und zum Teufel mit dem, dann... Das hilft ja nicht weiter. Das hilft weder ihm noch mir noch der Branche noch dem Projekt. Das lässt mich relativ kalt. Muss es auch. Das haben leider einige Leute in der Anime-Community noch nicht verstanden. Macht ja nichts. Ja, jeder tickt natürlich. Ich will ja auch keine Menschen verbessern. Ist auch nicht meine Aufgabe. Und wem die Synchro nicht gefällt, der kann ja einfach original gucken. Ist ja keiner gezwungen, irgendwelche deutschen Versionen oder Fassungen zu gucken. Es ist ja nur ein Plus für die deutsche Bevölkerung quasi. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon den ein oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt, wo du sagst, boah, da wäre ich ohne das gesprochen zu haben gar nicht drauf gekommen und hat mich total begeistert? Da müsste ich, glaube ich, mal ziemlich graben. Okay. Was ich in letzter Zeit gesehen habe, war tatsächlich nichts, wo ich selber dabei war. Es gab eine Serie, die habe ich sehr, sehr gerne gesehen. BoJack Horseman heißt die. Ja. Finde ich eine äußerst intelligente, muss ich ein bisschen reingucken, bis man versteht, wie die Serie funktioniert und wie das Ganze tickt, finde ich eine sehr, sehr intelligente, geniale Serie, trotz des Zeichentricks. Und meines Erachtens transportiert diese Serie besser menschliche Gefühle und menschliche Schicksale als die meisten Realfilme oder Realserien. Ja? Also kann ich nur jedem empfehlen. Ich finde es klasse. Und was ich jetzt halt angesehen habe, was ich auch ziemlich aufgefressen habe, die Serie war Penny Dreadful. Da war ich leider nicht dabei. Ah, ja. Aber fand ich auch richtig gut. Habe ich tatsächlich auch gesehen, die erste Staffel. Ja. Hat einen sehr, sehr hohen Produktionsstandard. Also. Ja, ich habe alle drei Staffeln ziemlich schnell gesehen. Aber gerade die erste und auch die zweite noch sind richtig klasse. Die dritte ist dann so ein bisschen, naja, aber gut. Aber das sind, was du jetzt genannt hast, sind ja auch zwei Netflix-Eigenproduktionen. Richtig. Also auch, ja. Sind wir wieder beim Thema, das ist eine, ja, interessante Richtung, die so die Film- und Serienbranche auch macht. Ja, sollte man nicht unterschätzen. Ich meine, diese Plattformen, sei es Sky, sei es Amazon Prime, Netflix, die haben natürlich alle, die haben natürlich finanzielle Mittel, um selber Produktionen auf die Beine zu stellen und sparen ja jetzt auch nicht unbedingt, um sich da gute Leute zu holen. Also es sind tolle Regisseure, es sind tolle Schauspieler bei den Serien dabei. Also wird bestimmt weiterhin so sein. Also die Zukunft wird wahrscheinlich auf diesen Plattformen basieren. Ich kenne auch eigentlich inzwischen so in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die Leute gucken größtenteils nur noch diese Formate. Ja. Das deutsche Fernsehen, glaube ich, gerät immer weiter in den Hintergrund. Ja, tatsächlich. Also eine Sache, die ich schade finde, bei Netflix jetzt zum Beispiel auch genannt, dass dann teilweise dann doch an der Synchro gespart wird. Ich habe auch schon von Projekten gehört, die teilweise billig aufgenommen wurden. Genau. Mit wenig Geld und dann vom Publikum quasi den Produktionsfirmen um die Ohren gehauen wurden, wo tatsächlich auch das ganze Ding nochmal neu aufgenommen wurde. Wie Vikings als Beispiel. Zum Beispiel, Vikings war, glaube ich, eine komplette erste Staffel. Ja. Die irgendwie richtig mies ankam und dann wurde das ganze Ding nochmal neu aufgerollt, was auch gut ist. Ich finde es auch total wichtig, dass die Fans oder dass die Zuschauer, müssen ja keine Fans sein, auch dieses Feedback den Produktionsfirmen zeigen und dass man eben sieht, man sollte immer sein Bestes geben und sollte auch dementsprechend Geld in so eine Produktion hineinstecken, dass das Ding gut wird. Denn wir sind Synchronland Nummer 1 und sollten das auch immer überall zeigen können und uns das auch quasi wert sein und uns das auch kosten lassen. Denn wir können's. Das wollte ich gerade sagen. Wir haben in Deutschland ja den Luxus, dass wir wirklich ganz, ganz tolle Sprecher und ganz tolle Umsetzungen haben, die auch teilweise wirklich das Original schlagen oder zumindest die Stirn bieten können. Mhm. Trotz allem gab's mal Rollen, wo du gesagt hast, Mensch, Leute, hier bin ich doch irgendwie gerade fehlbesetzt, oder? Ja, das kommt hin und wieder, oder ja, gar nicht so oft. Meistens machen sich die Leute schon Gedanken dazu, wen sie besetzen. Es gab jetzt ein sehr nettes Vorkommnis in einer Serie, in einer Zeichentrickserie oder Animationsserie ist es, glaube ich, ja. Wo nicht ganz klar war, wer die Originalstimme ist und wen man da drauf besetzt. Man wusste nicht, es ist ein Alien, das ich da spreche. Und dieses Alien hat eine relativ männliche Stimme, aber einen leicht weiblichen Körper. Es ist aber nicht so ganz klar abzusehen, ob das jetzt ein Männlein oder Weiblein ist. Okay. So, auf jeden Fall bekam ich einen Anruf und es hieß, du, wir wissen nicht genau, wir würden es dir jetzt einfach mal anbieten. Ich glaube, es liegt jetzt nicht daran, dass ich eine sehr weibliche Stimme habe. Ich bin ins Studio gekommen. Oder einen sehr weiblichen Körper. Richtig, oder das? Ich glaube nicht. Bin ins Studio gekommen und wir haben das aufgenommen, so wie wir uns das gedacht haben. Und das lief alles sehr gut. Und dann habe ich daheim mal nachgeschaut, wer denn die Stimme im Original ist. Und das ist Whoopi Goldberg. Oh. Und ja. Ich war auch ein wenig von den Socken. Aber ich bin sehr glücklich. Jetzt bin ich tatsächlich in einem Projekt die deutsche Stimme von Whoopi Goldberg. Wenn ich jetzt Clickbait betreiben würde, würde ich das Interview nennen, Max Felder spricht Whoopi Goldberg. Ja, oder Max Felder hat einen sehr weiblichen Körper. Oder so. Nein. Aber das mache ich ja nicht. Wurdest du schon mal anhand deiner Stimme oder auf der Straße erkannt oder von Fans? Ich wurde erkannt aufgrund meines Äußeren, ja. Weil man mich eben als Schauspieler kennt. Und dann oft den Bogen dazu schlägt, Moment mal, der hat doch das und das gespielt, das ist doch auch die Stimme von. Anhand der Stimme wurde ich so noch nicht erkannt, was ich eigentlich auch relativ gut finde. Ich glaube, das wäre ziemlich stressig, wenn man ständig anhand seiner Stimme erkannt wird. Wenn man jetzt irgendwie morgens beim Bäcker irgendwie sagt, ich möchte eine Brezel mit Butter bitte. Und dann gleich, ach Moment, Sie sind doch. Das glaube ich, wäre jetzt irgendwie nicht so cool. Dann stellt man sich mal vor, man ist Santiago Ziesmer und geht zum Bäcker. Richtig, ja, oder Manfred Lehmann. Leute, die sehr, sehr markant sind. Ja, das ist natürlich dann, das ist nochmal eine andere Geschichte. Nee, ich bin da relativ glücklich. Schaust du dir eigentlich gerne was an, wo du selbst mitgesprochen hast? Und kannst du dann dich eigentlich noch auf den Film konzentrieren? Ja, tue ich tatsächlich. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, da habe ich mitgesprochen, da gehe ich rein. Sondern, oder da gehe ich lieber rein als in andere Projekte. Sondern ich höre mich immer ganz gerne, weil ich das eine sehr gute Selbstkontrolle finde. Ich höre dann, wie habe ich es gemacht und das, was ich mir dabei gedacht habe, ist es aufgegangen? Habe ich das transportieren können? Und finde ich irgendwas, wo ich sage, boah, das kann ich das nächste Mal besser machen? Das finde ich einfach klasse. Das mache ich gern. Und freue mich natürlich auch, wenn alles aufgegangen ist und schön geworden ist, wenn ich selber mit mir zufrieden bin. Das freut mich natürlich. Früher hatte ich Probleme damit, mich selber zu hören. Da war das natürlich ganz komisch, gerade in den Anfangszeiten. Du gehst ins Kino oder guckst einen Film im Fernsehen oder hörst eine Werbung im Radio und plötzlich sprichst du da selber. Man hört sich ja auch selber immer ganz anders, als andere einhören. Das war sehr seltsam, aber inzwischen, wie gesagt, ist das eine schöne Selbstkontrolle. Und ich kann mich dann durchaus auf das Projekt konzentrieren. Ich nenne das immer liebevoll so ein bisschen die Synchronkrankheit. Man geht ins Kino und so die ersten Minuten checkt man immer ab, okay, warte mal, wer ist das, wer ist das, wer hat den und den gesprochen? Ja. Dann kennt man ja die Kollegen, weiß, okay, dann wurde das Projekt demnach in Berlin aufgenommen oder in München. Und dann geht man das so ein bisschen durch und dann schaltet man das ab und gibt sich wieder ganz dem Film hin. Ich glaube, die Krankheit habe ich auch. Ja. Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen eben auf Stimmen achtet und sich für interessiert, checkt das so ein bisschen ab am Anfang. Ist ja auch schön. Warum nicht? Die Anforderungen an deine Arbeit sind natürlich immer sehr hoch. Gab es denn auch schon mal Rollenangebote, bei denen du wirklich nervös bist, dem Original gerecht zu werden? Du hast ja schon gesagt, du versuchst immer das Beste rauszuholen. Ja, bei Attack on Titan war so ein Ding, weil ich wusste, wie groß die Erwartungen sind und weil ich eben gehört habe, wie fantastisch der Originalsprecher ist. Aber es ist eigentlich bei jeder Rolle so. Also ich bin jetzt nicht immer nervös, aber ich bin, gerade bei Kinofilmen, da bin ich schon ein bisschen nervös. Aber ich versuche jedem Projekt, sei es jetzt eine Serie, sei es ein Kinofilm, sei es eine Werbung, Hörbuch, egal was, ich versuche immer allem das Beste quasi zukommen zu lassen und überall immer das Beste zu geben und das Beste rauszuholen. Das ist so der Anspruch an mich selber auch. Ich bin immer unzufrieden mit mir, wenn ich aus dem, oder ich wäre sehr unzufrieden mit mir, wenn ich aus dem Studio gehe und sage, ach, das hätte ich besser gekonnt oder heute hatte ich nicht so einen guten Tag. Dann ärgere ich mich. Ja, sprichst ja auch Hörbücher. War da denn zuletzt vielleicht ein Projekt dabei, das du vielleicht den Zuschauern empfiehlst oder wo du sagst, Leute, das könnt ihr euch gerne anhören, das ist echt gut geworden? Ja, ich habe ein Hörbuch gemacht, jetzt Ende Januar, glaube ich, war das. Ein Hörbuch, das den wunderbaren Titel trägt, Dies ist keine Liebesgeschichte, wobei das K in Klammern ist. Also man kann es lesen als Dies ist eine Liebesgeschichte oder keine Liebesgeschichte. Und was ist und, es? Ja, das verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Aber es ist eine Geschichte, schwierig in Worte zu fassen. Es ist eine Geschichte über Liebe und nicht über Liebe und wo die Liebe eigentlich herkommt und ob es die Liebe eigentlich überhaupt gibt und ob die Liebe, mit der wir heutzutage leben, überhaupt berechtigt ist und die Gesamtfrage, ob diese Geschichte, die ich da lese, dieses Buch, überhaupt eine Liebesgeschichte ist. Und es ist mit sehr viel Ironie, Gag und einer sehr schönen, einem sehr schönen Blick auf die Welt, in der wir heute leben, erzählte Geschichte. Also kann ich eigentlich nur empfehlen. Weiß nicht genau, wann es rauskommen wird, aber der Autor heißt Perez Ledo. Okay, interessant. José Perez Ledo. Also vielleicht ein Tipp für euch da draußen. Dies ist keine Liebesgeschichte. Max, könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Nö, glaub nicht. Ich habe mich oft gefragt, was könnte ich eigentlich noch? In was wäre ich eigentlich gut? Aber da ich seit Kindheit an Künstler bin? Ja, ja, quasi ja. Jetzt seit, Gott, jetzt sind es schon bald 20 Jahre. Nein, es sind fast 20 Jahre. Schauspieler und Synchronsprecher bin, hat sich, glaube ich, die Frage inzwischen erübrigt. Vielleicht komme ich irgendwann mit 40 nochmal auf die Idee, so jetzt werde ich Fensterputzer oder weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das gefunden, was mir Spaß macht, wo ich mich jeden Tag selbst neu erfülle und neu erfinde und auch gut bin. Hoffe ich jetzt zumindest. Aber es ist ja auch tatsächlich so, wenn du als Kind, du hast wahrscheinlich gar nicht so viele Einblicke jetzt in andere Berufe bekommen, oder ist das jetzt naiv formuliert? Nee, das ist richtig, klar. Ich habe abgesehen von den Praktika, die man an der Schule und der Uni absolvieren muss, nicht wahnsinnig viel Erfahrung in anderen Berufen. Klar, man kommt mit, was die Freunde machen, wie die Freunde irgendwann ihre Bewerbungen schreiben, ihre über den Anfänge. Chef und die Kollegen schimpfen. Ja, lauter solche Sachen. Ja. Ich habe mal eine Zeit lang, weil es mich einfach interessiert hat, wie es ist, in einer Kneipe gejobbt. Okay. Ich glaube, was waren das, 1,5 Monate oder sowas, habe ich gekellnert, Leute bedient. Einfach, weil ich wissen wollte, wie ist es eigentlich so, mal was anderes zu machen. Einen richtigen Beruf. Ja, einen anderen Beruf. Und bin relativ bald drauf gekommen, dass ich das andere besser kann und auch lieber mag. Ja. Was machst du denn neben deinem Beruf am liebsten, außer Kellnern? Ich reise unheimlich gerne. Wenn ich kann und mir frei nehmen kann, dann verreise ich immer sehr gerne. Ich fahre unheimlich gerne Motorrad. Leider kann man das jetzt auch nicht immer, die Saison ist irgendwie immer zu kurz. Dann eigentlich so die Klassiker, was man halt gerne mit Freunden unternimmt. Sport, irgendwie mit Freunden sich treffen, was trinken gehen, abends auch mal ausgehen. Ich glaube, jetzt was völlig Abgefahrenes ist gar nicht dabei. Hätte ja sein können, dass du regelmäßig aus dem Flugzeug springst oder so, also klar. Nee, habe ich noch nicht gemacht, aber habe ich vor. Interessant, siehst du? Ja. Also mit Fallschirm wäre ganz gut. Ja, bietet sich an. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, Schauspieler oder Synchronsprecher zu werden? Ja, diese Frage bekomme ich fast täglich gestellt über Facebook, Instagram und wie die ganzen Mediennetzwerke heißen. Die Sache ist immer, je älter man wird, umso schwieriger ist es, ins Synchronengeschäft zu kommen. Das muss man einfach fairerweise dazu sagen, denn es herrscht ein wahnsinnig hoher Leistungsdruck auf den Leuten. Und je jünger man ist, umso weniger kann man quasi von einem Menschen verlangen. Von einem 12-Jährigen kann man nicht so viel verlangen wie von einem 20-Jährigen oder 26-Jährigen. Das heißt, es ist immer einfacher anzufangen, wenn man jung ist. Je älter man wird, umso einen größeren Willen braucht man quasi und umso mehr Qualifikationen muss man mitbringen. Der übliche Weg, ins Synchrongeschäft zu kommen, ist, sich über Aufnahmeleiter, also über die Firmen, bei den Firmen anzurufen, sich mit den Aufnahmeleitern verbinden zu lassen und sich dort mal vorzustellen, quasi wie bei jedem anderen Job auch. Nur, dass das natürlich sehr viele Leute machen wollen und dementsprechend viele Anfragen täglich bei den Aufnahmeleitern auf dem Tisch liegen. Das heißt, man braucht gewisse Qualifikationen. Es ist immer ratsam, eine Stimmausbildung zu haben, sei es, dass man in einem Chor singt, dass man eine Schauspielausbildung hat. Schauspielausbildung rate ich eigentlich jedem, denn es ist nichts anderes als zu schauspielen, was man im Studio macht. Das heißt nicht umsonst der Beruf Synchronschauspieler. Und abgesehen von der ganzen Technik, die man erlernen kann, wie Text lernen, möglichst schnell in sehr kurzer Zeit sich den Text merken zu können, Dann die Technik, wie funktioniert das mit dem Aufnahmesystem, mit dem Bild, wann fängt man an zu sprechen, wann baut man Pausen ein, so diese ganzen Sachen, dieses Rhythmik und beziehungsweise Rhythmus und Tempo, das sind alles Sachen, die kann man lernen, aber das Spielen, das schnelle Umsetzen, erkennen, was macht der im Original, was fühlt er, sich da reindenken, sich reinfühlen und das dann umzusetzen. Das, glaube ich, kann man nur, wenn man eine gewisse schauspielerische Begabung oder Ausbildung hat. Das heißt, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sowas hat. Und dann muss man einfach ein bisschen das Glück haben, dass man ins Ensemble kommt, wo man eben die Menge spricht, also quasi den Hintergrund von Szenen gestaltet. Und sich da, dass man da die Chance bekommt, sich beweisen zu können, kleine einzelne Takes zu sprechen, dann, dass man anfängt, kleine Rollen zu sprechen, die 3-4 Sätze haben und so dann nach und nach an größere Rollen kommt, den Regisseuren im Idealfall auffällt und sie einen wieder besetzen und nach eben zum Charaktersprecher wird. Aber bis dahin ist es ein langer Weg und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein, da muss man dranbleiben und hart sein, da muss man auch immer wieder anrufen und man muss ebenso wie im Schauspielgeschäft oder wahrscheinlich auch in jeder anderen Branche mit Rückschlägen arbeiten können und das sich irgendwie auch ein gewisses Fell zulegen, dass man das auch wegstecken kann und da nicht aufgibt. Finde ich gut. Also alles, was du gesagt hast, finde ich gut. Gibt es zum Abschluss denn noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Der deutschen Fangemeinde, huiuiui, da muss ich mir jetzt was spontan einfallen lassen. Vielleicht sogar auch der deutschen Attack on Titan Fangemeinde oder deiner Fangemeinde oder der Fangemeinde von Eren Jäger. Also ich glaube allgemein der Gemeinde des deutschen Publikums, des Konsumenten und auch meiner Fangemeinde natürlich, kann ich in erster Linie nur mal danken. Es ist natürlich immer schön, wenn man so viel positives Feedback bekommt, was tatsächlich der Fall ist. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Ich kann leider nicht immer jede beantworten, aber ich freue mich über jeden, der irgendwie sagt, hey, ich habe dich da gehört oder heute im Radio lief die und die Werbung und der Film gesehen und ganz toll gemacht. Da freue ich mich riesig drüber. Das ist die schönste Bestätigung, das schönste Kompliment, was man, glaube ich, so machen kann. Ich glaube, man kann auch allgemein den Leuten nur sagen, guckt weiter, seid weiterhin kritisch. Nehmt nicht alles so hin, wenn es euch nicht gefällt. Nur geht mit diesen Reaktionen professionell um. So wie jeder versucht, irgendwie professionell in diesem Gewerbe mit seinen Kollegen umzugehen und auch Nicht-Kollegen. Sprich, wenn es Kritik gibt, versucht sie positiv und konstruktiv zu äußern und vor allem an die richtigen Stellen. Denn nur dann kann auch was passieren. Aber sonst bin ich jedem dankbar, der meine Arbeit unterstützt und das toll findet. Jeder quasi, der die Leidenschaft mit meinem Beruf teilt. Das sind doch auf jeden Fall schöne Abschlussworte, würde ich mal sagen. Und da gibt es natürlich in der Community und bei vielen Leuten, die jetzt dieses Interview gehört haben über die volle Länge, einige Leute, die sich dafür begeistern. Lasst uns auf jeden Fall Kommentare da, was ihr von der Synchronisation von Attack on Titan haltet, was euch sonst noch so beschäftigt, was euch vielleicht besonders gut gefallen hat und natürlich alles andere. Zudem freue ich mich natürlich über eure Bewertungen. Und damit war's das wieder für diese Ausgabe. Vielen Dank, Max, dass du dabei warst. Na klar, sehr gerne. Vielen Dank an alle, die zugehört haben so lange. Ja, also die Zuschauer, die wollen immer mehr. Die beschweren sich nachher noch, dass es zu kurz war. Dann machen wir dann ein Tagesinterview. Genau, so ein richtig langes Live-Tagesinterview und die Leute sollen dann Live-Fragen stellen. Okay, das merke ich mir. Gut. So, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.